träge Schritt für Schritt in die kalten Führungen, die auf nassen Kopfsteinen vorgezeichnet sind, über die Seiten eines vergilbten Buches getrieben, wie ein vertrockneter Grashalm im Steppenwind, wird ein Blatt gewendet abseits des Weges. So rauschen und schweben zerfletterte Seiten umher. Aus dem einzelnen, aus weichen Wolken gefallenen Tropfen werden Millionen, die sich verlieren im Meer. Und so tickt die Uhr ihrem Ende entgegen und markiert mit ihrem Schlag den Tod und das Leben. Feiner Sand rinnt durch die Finger eines jeden, doch er stürzt bei denen, die betäubt verloren schweben, für ein Wider, für Gewalt, im Geiste rebellieren, um nicht im weiten Ozean das einzige Selbst zu verlieren. Die Lücke, die allein vom Martyrium trennt, ist die Nische, in die man kriecht, die mancher das Leben nennt. Bewegt sich mein Finger, so liegt das allein, an der Schnur, ihm an die Spitze gebunden. Blicke ich nach oben, da soll der Himmel sein, zwischen den Schnüren habe ich die Sonne nie gefunden. Viele weise Männer sprechen von Möglichkeiten, von Revolutionen und von Passionen. Eigenheiten und ungesehenen Weiten, von Wirklichkeiten geschaffen von selbstlosen Drohnen. Hunger, Schmerzen, Kälte machen mir nicht zu schaffen. Ich wählte Schutz gegen die physische Lücke. Unheilbar tödlich ist jedoch das blutende Herz. Der bezahlte Fron reißt mich nach und nach in Stücke. Gehe ich in mich und frage nach mir selbst, so rufe ich in eine endlose Leere. Ich rufe nach Hoffnung, nach Glück, nach Achtung vor mir selbst. Der Hall meiner Stimme ist aber das Einzige, was ich höre. So wurde kein Tag ohne das Zutun des einen gestellt. Kein Sonnenaufgang tilgt mehr das wahre Dunkel der Welt. Kein Regen wäscht des Lebens aschgraue Kleidung rein. Kein Ozean, der sich noch mit dem Blau des Himmels vereint. Zahlen werden errechnet, gedruckt und archiviert. Charakter zerlegt und in DNA chiffriert. Gruppiert in Blöcken, kopiert DNA 4. Verschmiert und terminiert warst du zum letzten Mal hier. Es ist nicht wir oder sie oder alle oder Mann. Das ist Verpackung, Karton. Dein Leben, ein Plan. Ein Reißbrett, ein Pin. Elemente gruppiert, nein, gehängt. Zurechtgeschlagen und in der Lücke versenkt. So bekommst du das, was dir bleibt. Dein Sein. Herzlichen Glückwunsch, sie sind im Kiesweg ein Stein. Seien sie versichert, dass wir ständig für sie beten, aber nun rasch zurück auf den Kiesweg des Lebens und lassen sie sich zertreten. Seine Seele nicht erreicht, sagt ihm sich zu erheben vor dem Ende seiner Zeit.